Kundgabe 8090. Empfangen am 29.01.1962. Glaubenskampf, Not, Entrückung. Und euch werden die Anhänger meines Gegners verfolgen, weil sie gegen alle vorgehen, die an mich glauben und an den göttlichen Erlöser Jesus Christus. Und dieses sage ich euch zuvor schon, dass ihr nicht erschrecket und wankelmütig werdet in eurem Glauben. Denn sie werden euch nichts anhaben können, weil ich als euer Schutz und Schirm bei euch bin und weil ich einem jeden zu helfen weiß, der sich nur an mich wendet, so wie er in irdische oder geistige Not kommt. Denn es muss so kommen, weil das Ende nahe ist, weil noch eine Scheidung kommen muss zwischen den Geistern, weil die meinen sich bekennen müssen für mich vor der Welt, wenn dieses Bekenntnis von ihnen gefordert wird. Ihr also werdet nichts zu befürchten haben, die ihr euch zu den meinen zählet, die einen lebendigen Glauben haben an meine Liebe und Macht und die mit mir so innig verbunden sind, dass sie keinen Schritt gehen ohne mich. Die immer mich bei sich fühlen und die darum durch meine Gegenwart beruhigt sind und auch die Feinde nicht fürchten, die sie wohl arg bedrängen werden, aber doch nicht ihren Glauben erschüttern können. Ich sage euch dies zuvor schon. Es liegt nicht mehr viel Zeit vor euch, bis dies geschehen wird. Dennoch halte ich euch Tag und Stunde des Endes geheim, weil es für eure Seele nicht gut wäre, wüsstet ihr darum. Ich werde aber auch nicht aufhören, euch das Ende anzukünden und euch aufmerksam zu machen auf alles, was sich vor dem Ende noch ereignen wird. Denn ihr sollt daran erkennen, welche Stunde die Weltenuhr geschlagen hat, und ihr sollet gefasst dem Ende entgegensehen. Noch könnet ihr in Ruhe eure Weinbergsarbeit verrichten, noch könnet ihr mein Evangelium hinaustragen in die Welt. Noch habt ihr eine gewisse Freiheit, die ihr nützen sollet und auch könnet. Doch die Zeit geht schnell vorüber und dann werdet ihr nicht mehr offen wirken können, für mich und mein Reich. Dann wird man euch alle geistige Arbeit verbieten, man wird euch zwingen, euch zurückzuziehen und ihr werdet nur noch im Verborgenen wirken können. Aber ihr werdet ständig mit der Kraft aus mir versorgt werden, denn mein Wort wird euch weiterhin ertönen und durch euch auch zu den Mitmenschen gelangen, denn ich schütze meine Knechte und führe sie selbst die Wege, die sie gehen sollen, um mich selbst zu den Mitmenschen sprechen zu lassen. Und dann sollet ihr immer nur mir vertrauen, ihr sollet keinen Weg wandeln ohne mich. Ihr sollet euch ständig mir und meinem Schutz anempfehlen und ihr sollet zuversichtlich auf meine Hilfe harren, so ihr diese benötigt, denn ich werde um der meinen Willen die Tage verkürzen. Es wird der Kampf gegen euch, der Kampf gegen die Gläubigen, nur kurze Zeit währen, weil er mit aller Brutalität geführt werden wird und ich selbst ihm daher ein Ende setze, wenn es an der Zeit ist. Und in dieser Zeit werden sich die Geister endgültig scheiden. Denn nun wird ein jeder sich bekennen zu seinem Herrn, zu dem Herrn, dem er sich selbst zugehörig fühlt. Was ihr Menschen auch immer wieder einwenden möget gegen diese Hinweise, sie werden zur Wirklichkeit werden und ihr Menschen werdet euch alle entscheiden müssen, für mich oder für ihn, der euch erneut hinabstürzen wird zur Tiefe. Doch was zu eurer Rettung noch getan werden kann, das wird auch getan werden. Und ich werde nichts unversucht lassen, um noch aus seiner Gewalt zu befreien den, der ihm entfliehen will, der meine Hilfe annimmt. Doch der freie Wille des Menschen selbst entscheidet, und diesen zwinge ich nicht. Doch große Glaubensstärke fordere ich von den meinen, auf dass sie ausharren bis an das Ende. Ihr Wille jedoch, zu den meinen zu gehören, wird ihnen auch ungewöhnliche Kraft verleihen. Und je größer die Not sein wird, desto fester werden sie sich an mich anschließen und desto stärker wird ihr Glaube sein, den ich auch sicherlich nicht enttäuschen werde. Und so wie die Zeit beginnt, dass ihr nicht mehr offen werdet wirken können für mich und mein Reich, ist auch die letzte Phase auf dieser Erde angebrochen. Denn nun wird alles schnell aufeinander folgen. Es wird der offene Glaubenskampf einsetzen, es wird die letzte Entscheidung von den Menschen gefordert werden und es werden sich die Anhänger des Gegners überbieten in würdelosen Angriffen gegen die Gläubigen. Und dann könnet ihr, die ihr mein seid, jeden Tag auch mein Kommen erwarten, denn ich werde euch retten aus der Not des Leibes und der Seele. Ich werde euch hinwegführen von dieser Erde, und es wird kommen, wie es verkündet ist, weil nun auch die Zeit erfüllet ist. Amen.